Auf einem Flohmarkt in Brüssel entdeckt Tim ein altes Schiffsmodell. Stoppi, sieh dir das an. Die Einhorn. Das ist ein ganz besonderes Exemplar. Mit dieser Szene beginnt nicht nur Spielbergs Film, sondern auch der Tim und Struppi-Comic Das Geheimnis der Einhorn. Auf dem Place du Jeu de Balle gibt es jeden Tag einen Flohmarkt, seit 140 Jahren. Die Händler bieten viel Krempel an. Zwischen Bilderrahmen und Büchern steht hier auch heute ein Schiffsmodell wie im Comic. Der Erfinder von Tim und Struppi, Georges Remy, genannt Hergé, war oft in diesem Viertel unterwegs, erzählt Stadtführer und Comic-Experte Didier Rochette. Der Stadtteil Marollen war ein Arbeiterviertel und Hergé kannte diesen Stadtteil sehr gut, weil seine Eltern hier arbeiteten und seine Großmutter wohnte hier ganz in der Nähe. Im Comic hat auch Tim hier seine Wohnung. Eine Straße in den Marollen diente Hergé als Vorlage. Tintin und Milou, wie Tim und Struppi auf Französisch heißen, gehören zu den Lieblingscomics von Didier Rochette. Tintin, wie auch andere Comicfiguren, haben mir als Kind sehr gefallen, weil ich damals keinen Computer oder solche Spiele hatte. Da waren die Comics die einzige mögliche Ablenkung. Didier hat mit ihnen aber auch lesen gelernt, sagt der 47-Jährige schmunzelnd. Unterhalb des Justizpalastes gibt es einen Aufzug, der zu einem nobleren Stadtteil hochfährt. Hier hat man einen guten Blick über Brüssel. Nicht nur das silberne Atomium ist zu sehen, sondern auch ein Tim- und Struppi-Schild auf einem Dach. Von hier aus sehen wir das Verlagshaus Lombard, wo jahrelang bis zum Tod von Hergé die Redaktion des Tintin-Magazins war. Jeden Mittwoch gab es ein neues Magazin, für das viele Kinder anstanden, um es zu kaufen. Auch Didier Rochette kaufte das Magazin und bis zum Abend hatte er die Geschichten schon alle gelesen, erzählt er, als wir den Platz Sablon erreichen. Ein paar Ecken weiter, vorbei an Museen, kommt man zum großen majestätischen Königspalast. Der Königspalast in Brüssel ist im Heft König Ottokars Zepter zu sehen. Als Tim versucht, die Demokratie Sildaviens zu retten, überquert er eine Straße, die genauso aussieht wie die vor uns. Und auch der Palast im Heft sieht aus wie der Königspalast hier. Auch von anderen Gebäuden in Brüssel hat sich Hergé immer wieder inspirieren lassen. Von der Oberstadt führt eine breite Steintreppe zur 80 Meter niedriger gelegenen Altstadt. Am Zentralbahnhof hat vor kurzem eine Comic-Galerie eröffnet. Zwischen den 1300 Comicfiguren sind Tim und Struppi lebensgroß in orangenen Raumanzügen auf dem Mond zu sehen. Die Belgier feiern ihre Comichelden so sehr, weil sie wichtiger Bestandteil der Kultur sind, erklärt Didier Rochette. Belgien wurde während seiner Geschichte von der ganzen Welt besetzt. So ist die Kultur auch von vielen Ländern beeinflusst. Niemand schreibt vor, was Teil unserer Hochkultur ist. In anderen Ländern gibt es einen prägenden Stil. Comics werden dort nicht als Kultur angesehen. Aber hier in Belgien ist man da sehr offen. Mit seinen 47 Jahren ist Didier immer noch glühender Comic-Fan und damit mit seinem Alter in Belgien auch kein Exot, erklärt er, als wir am Grand Place im Herzen Brüssels ankommen. Wenn man vorbei am prächtigen Rathaus die Rue de l'Étuve entlang geht, dann ist das blaue Wandbild von der Ampel aus schon zu sehen. Tim und Struppi eilen gemeinsam mit Captain Haddock eine Feuerleiter hinunter. Eine Szene aus dem Comic Der Fall Bienlein. Nur wenige Meter von Brüssels Touristenattraktion Nummer 1 entfernt, dem Mannequin Piss.